Ziele nach den Beschriebenen von 0 auf 100 alles zerstört. Wo war dein Schrein? Ich hätte ihn gehört. Die Blase geplatzt, die Illusion vorbei. Nur Schall und Rauch, bist du nun frei. So kurz vor dem Ziel, ein Gang rückwärts eingelegt. Gegen die Wand gefahren, ist es jetzt zu spät. Ich war taub, ich war blind. Jetzt wo ich seh, bin ich hilflos wie ein Kind. Auf der Suche nach Liebe, auf der Suche nach dir. Ohne Blick in die Zukunft, auf das Jetzt und Hier. War das, was ich gab, für dich nicht genug? Schachmatt und vorbei, das war der letzte Zug. Das war der letzte Zug. Leben wie es ist. Gemeinsam mit dir hab ich nie was vermisst. Wir waren zusammen, wir brauchten nicht mehr. Gegen alles und jeden, hart, aber fair. So wie es mal war, so sollte es bleiben. Und keiner von uns sollte jemals leiden. Wilde Zeiten voller Lust und Fantasie. Sie waren die Besten, ich vergesse sie nie. Ich war taub, ich war blind. Jetzt wo ich seh, bin ich hilflos wie ein Kind. Auf der Suche nach Liebe, auf der Suche nach dir. Ohne Blick in die Zukunft, auf das Jetzt und Hier. War das, was ich gab, für dich nicht genug? Schachmatt und vorbei, das war der letzte Zug. Das war der letzte Zug. In diesem Trauerspiel, die Tränen trocknen langsam, doch noch sind sie da. Du bist ein Teil von mir, du warst immer da. Zum Abschied für dich nur diese Zeilen, doch nun muss ich fort, keine Zeit zum Verweilen. Den steinigen Weg werd ich nun alleine gehen. Doch das ist Schmerz, das musst du verstehen. Ich war taub, ich war blind. Jetzt wo ich seh, bin ich hilflos wie ein Kind. Auf der Suche nach Liebe, auf der Suche nach dir. Ohne Blick in die Zukunft, auf das Jetzt und Hier. War das, was ich gab, für dich nicht genug? Schachmatt und vorbei, das war der letzte Zug. Das war der letzte Zug. Ich war taub, ich war blind. Jetzt wo ich seh, bin ich hilflos wie ein Kind. Auf der Suche nach Liebe, auf der Suche nach dir. Ohne Blick in die Zukunft, auf das Jetzt und Hier. War das, was ich gab, für dich nicht genug? Schachmatt und vorbei, das war der letzte Zug. Das war der letzte Zug.